In dieser Folge geht es um das Wichtigste in deinem Unternehmerleben, deiner Nachfolgeregelung. Auch wenn es noch 20 Jahre dauert, solltest du schon jetzt die richtigen Weichen legen. Welche das sind? Höre rein und setze um. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Immer wieder lesen wir von gescheiterten Unternehmensnachfolgen. Als scheinbare Gründe müssen Erklärungen herhalten, die so eigentlich falsch sind. Diese lauten dann jeweils Probleme mit der Kultur oder verschiedene Auffassungen über die Strategie. Doch meiner Meinung und Erfahrung nach sind es fast immer emotionale Gründe, die über eine erfolgreiche Nachfolgeregelung entscheiden. Der genannte Grund mit der Kultur kommt dabei noch am nächsten. Wer wie ich, und ich durfte das schon zweimal erleben, schon mehrmals in solchen Prozessen stand, weiß, wie unangenehm das ist. Und zwar für beide Seiten, für den Verkäufer genauso wie für den Käufer. Neben der hohen finanziellen Belastung ist der seelische Schmerz mindestens genauso groß. Das müsste nicht sein, wenn der Verkäufer gut vorbereitet wäre. Und dabei meine ich vor allem auch im Kopf. Dies beginnt schon am ersten Tag der Existenz des Unternehmens, auch wenn er erst in 20 Jahren verkaufen will. Du solltest also bereits am ersten Tag im Unternehmen den Ausstieg zumindest im Kopf durchspielen. Denn bekanntlich können Menschen schlecht loslassen. Wenn ich mir nun also schon am Tag 1 vorstellen kann, das Unternehmen mit einem guten Gefühl später zu verschenken, zu verkaufen oder was auch immer, lege ich ein gutes Fundament. Dazu solltest du den Stellenwert deines Unternehmens von Anfang an klar definieren. Du als Unternehmer bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Denn wenn du nicht auf dich Acht gibst, geht es dir nicht gut und du kannst auch nicht für andere sorgen. Dein Unternehmen sollte also kein Monster sein, neben dem du dich klein machst. Dein Unternehmen sollte ein kleiner Punkt sein, der dein Leben bereichert. Daneben gibt es weitere kleine Punkte: Partner, Partnerin, Familie, Freunde, Hobbys etc. All diese kleinen Punkte machen dein Leben lebenswert, weil diese deiner Persönlichkeit entwickeln und deinem Leben einen passenden Rahmen geben. Dazu gehört auch Geld. Denn wenn du nun dein Unternehmen am Tag X weitergeben willst, fällt nur ein kleiner Punkt aus deinem Leben heraus. Klar, ein wichtiger, aber du hast ja noch andere. Und die machen dich als Persönlichkeit aus. Doch genau das Gegenteil sieht man sehr häufig. Der Unternehmer macht sich als Mensch klein, arbeitet nur für das Unternehmen, pflegt daneben keine anderen Interessen, Ausrede Zeit, verliert die letzten Freunde, die Scheidung steht an und wirkliche Hobbys gibt es nicht. Fällt nun auch noch das Unternehmen weg, weil er es schließen muss oder er verkaufen will, passiert Folgendes. Er sagt zwar, dass er verkaufen will, doch innerlich weigert er sich vehement. Der Grund hierfür ist einfach. Denn wenn seine Firma aus seinem Leben ist, ist sein Leben aus. Kein Inhalt, kein Sinn und keine Form. Das geht natürlich nicht, außer er nimmt sich das Leben, was wir leider zu oft in der Presse lesen. Doch so weit muss es nicht kommen. Als ich im Jahre 2000 zum Präsidenten von Anavant, Schweizerischer Verband Technischer Kaderleute, gewählt wurde, dachte ich bereits an das Ende. Ich sah eine Handvoll Ziele und sagte mir, dass ich die erreichen werde und dann den Verband in eine neue Führung übergeben werde. Mit Stolz und Freude. Dass es 15 Jahre werden würden, hätte ich mir nicht im Traum vorstellen können. Doch es war spannend, machte Freude und immer wieder tauchten Wespennester auf, die ich öffnete und ausräucherte. Nach 12 Jahren wusste ich, es ist Zeit für einen Wechsel. Ich wollte auf dem absoluten Höhepunkt, Ich habe die Mitgliederanzahl verdoppelt, finanziell sehr solide, viele Kooperationen und alles auf einem hohen Professional Level. Aussteigen und das Präsidium weitergeben. Also erneuerte ich den Vorstand, prüfte im stillen Kämmerlein zwei Kandidaten als Nachfolger und nach einem Jahr redete ich mit beiden. Der neue Präsident wurde geboren. Nach einem Übergangsjahr konnte ich mich zurückziehen. Was das Beste war? Ich habe ein super Gefühl, noch heute. Klar, etwas Wehmut schwelgt mit nach so langer Zeit. Doch eine solch tolle und erfolgreiche Organisation in neue Hände zu geben, macht unheimlich stolz. Ich weiß, dass ich neben Anavant noch einige weitere Punkte in meinem Leben habe und auch neue kreieren werde. Lass dich niemals an einem Punkt abhängig machen, weder von Menschen noch von Organisationen. So einfach und logisch sich dies nun anhören mag, so einfach ist es allerdings gar nicht. Bei AppleTree kommen uns bei der Arbeit häufig folgende drei Aussagen oder Ausreden immer wieder zu Ohren. Ich will ja schon lange aufhören, doch es gibt einfach keinen Nachfolger, der fähig ist. Und die Jungen wollen eh keine Verantwortung übernehmen. Ich kann nicht aufhören, denn niemand von den Jungen hat so viel Geld, um unser Unternehmen zu kaufen. Ich habe es schon mal probiert. Der potenzielle Nachfolger hat dann so viele Kunden verloren, die Mitarbeiter wahnsinnig gemacht und nur Geld verbrannt. Ich werde wohl einfach alles runterfahren und dann auflösen. Du weißt mittlerweile, dass dies eigentliche Ausreden sind. Ausreden, weil einfach die unternehmerischen Aufgaben nicht wahrgenommen wurden. Wenn über Jahrzehnte hinweg zu viel, meist nur im Unternehmen anstelle am Unternehmen gearbeitet wird, muss man sich nicht wundern. Wenn das Unternehmen den Unternehmer herrscht, wenn also er Sklave seines eigenen Unternehmens ist, kann er gar nicht am Unternehmen arbeiten, wie auch. Denn er ist lediglich reaktiv und nicht aktiv. Auch da hilft es, am Anfang schon das Ende zu sehen und sich mit einem möglichen Ausstieg am Tag 1 zu befassen. Ein Kunde, Unternehmer in der zweiten Generation, rund 50 Jahre alt, sagte einmal einem Lieferanten Folgendes: Wissen Sie, mein Unternehmen braucht mich nicht mehr täglich. Ich muss nicht mehr jeden Morgen früh ins Büro kommen. Es geht mehr und mehr auch ohne mich. Mein Unternehmen wird mehr und mehr zum Selbstläufer, so dass ich auch guten Gewissens in einigen Jahren die Nachfolgeregelung machen kann. Warum ich das nun weiß, fragst du dich? Ganz einfach, dieser Lieferant rief uns an und wollte mit uns arbeiten. Er sagte, O-Ton, als Ihr Kunde sagte, dass er nicht mehr täglich in die Firma kommen muss und sein Unternehmen zum Selbstläufer wird, stieg für mich der Wert dieses Unternehmens um 10 Millionen. Das will ich auch. Ich will mit euch auch arbeiten. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass Unternehmen, die nicht von Personen und schon gar nicht von Unternehmer abhängig sind, hochattraktiv sind. Vor allem für das Umfeld, also auch für potenzielle Käufer. Daneben macht es die Mitarbeiter stolz und die Kunden empfehlen solche Unternehmen auch gerne weiter. Mit jedem Tag wird der Unternehmenswert eines solchen Unternehmens gesteigert. Damit kann am Tag X nicht nur ein größerer finanzieller Erlös erzielt werden, sondern es lassen sich auch mehrere potenzielle Käufer finden. Und das soll das Ziel sein, nicht den Bestbietenden zu verkaufen, sondern dem Nachfolger, der die neue Generation anhand des neuen Geistes und Werten weiterführen kann, angepasst an die neuen Herausforderungen. Verkäufer und Käufer gewinnen. Das macht sich auch bei Arbeitsplätzen und Geschäftsbeziehungen bemerkbar. Gewinnbringend für alle. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen